4-3. 1. Oh, der Kurs beginnt. Zahlen bitte. 3 Eistee? Das macht zusammen 5,70 Euro. Und getrennt? 1,90 Euro, bitte. 2. Ich möchte zahlen, bitte. Was kostet der Cappuccino? 1,60 Euro. 1,60 Euro. Hier bitte. Danke. Auf Wiedersehen. 3. Ich möchte bitte zahlen. 2 Cola und 2 Wasser. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Also, 2 Cola, das sind 3 Euro. Und 2 Wasser, a 1,40 Euro. Macht zusammen, 5,80 Euro bitte. Hier, bitte. Tschüss. Auf Wiedersehen.